Kapitel 66. Plötzlich hat David eine Idee. Er sagt: Sei gegrüßt, Kleopatra. Mandy reagiert sofort. Ave Cäsar! Warum kommst du zu mir? David kniet sich mit einem Knie auf den Boden. Seit vielen Jahren suche ich die schönste Frau auf der Erde. Jetzt habe ich sie gefunden. Ich möchte dich heiraten. Ein paar Touristen kommen vorbei. Sie bleiben stehen und hören zu. Kapitel 67. Ach ja, sagt Mandy. Gestern war der König von Afrika hier. Er möchte mich auch heiraten. Er sagt, dass er mir ein großes Reich schenken will. Was schenkst du mir, Cäsar? David senkt den Kopf. Seine Augen sehen auf den Boden. Kleopatra, deine Schönheit ist so gigantisch, dass meine Augen wehtun. Mandy lächelt. Cäsar, wechsle nicht das Thema. Was möchtest du mir schenken? Mein Herz, schöne Kleopatra. Was? Das Reich des Königs von Afrika ist größer als dein Herz. Noch mehr Touristen kommen. Sie machen mit ihren Handys Fotos und Videos. Kapitel 68. David legt eine Hand auf sein Herz. Kleopatra, mein Herz ist größer als jedes Reich. Wunderbar, Cäsar. Aber werden wir konkret. Welches Auto fährst du? Einen Golf. Ah, Cabrio. Oh, mit Aircondition. Wow. Und CD-Player, schöne Kleopatra. Wahnsinn. Ich sehe, der König von Afrika ist ein armer Mann. Kapitel 69. Plötzlich fangen David und Mandy an zu lachen. Sie können nicht weitersprechen. Die Touristen applaudieren. Sie rufen: Super! Das war wirklich antikes Theater. David denkt: Mit Mandy kann man Spaß haben. Das gefällt mir. Kapitel 70. David und Mandy fahren zurück nach Dresden-Neustadt. Sie gehen in die Alaunstraße. An der Ecke bleiben David und Mandy stehen. Mandy kommt ganz nahe an David heran. Der Wind weht durch ihre blonden Haare. Die Haare berühren David. David denkt: Gibt Mandy mir jetzt einen Kuss? Aber Mandy sagt nur: Das war lustig. Ich gehe gerne mit dir spazieren. David lächelt. Ich auch. Ich rufe dich an. Mandy geht in das deutsche Restaurant. David geht in das persische Restaurant.